Es ist ein stiller Moment. Nur das Klicken der Fotografen ist zu hören, als Barack Obama und Angela Merkel eine weiße Rose niederlegen, gefolgt von den beiden Holocaust-Überlebenden Bertrand Herz und dem Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel. KLB, die Anfangsbuchstaben für Konzentrationslager Buchenwald, ist auf der schlichten Gedenktafel zu lesen, die auf 37 Grad Celsius erwärmt ist, die Temperatur des menschlichen Körpers. Etwa 250.000 Menschen, darunter viele Juden, politische Gefangene, Widerstandskämpfer und Homosexuelle, waren hier von 1937 bis 1945 inhaftiert. Zehntausende von ihnen wurden ermordet oder kamen unter menschenunwürdigen Umständen ums Leben. Bewegt zeigte sich im Anschluss an den Rundgang der amerikanische Präsident und Angela Merkel, eingerahmt durch Elie Wiesel und Bertrand Herz. Die Bundeskanzlerin brachte die Unfassbarkeit der Shoah zum Ausdruck, erinnerte an die Opfer des NS-Regimes, aber auch an jene, die für die Befreiung ihr Leben ließen. Wir Deutschen verstehen es als Teil unserer Staatsräson, die immerwährende Erinnerung an den Zivilisationsbruch durch die Shoah wachzuhalten. Nur so können wir unsere Zukunft gestalten. Barack Obama berichtete von seinem Großonkel Charles Payne, der im April 1945 an der Befreiung des Buchenwald-Außenlagers Ohrdruf beteiligt war und der in einem Zustand des Schocks nach Hause zurückgekehrt sei. Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen, General Eisenhower, habe dafür gesorgt, dass die Nachbarn Buchenwalds und Journalisten sich einen eigenen Eindruck von den Verbrechen machten. Auch heute noch sei die Erinnerung unverzichtbar. To this day. Bis zum heutigen Tag gibt es Menschen, die leugnen, dass der Holocaust stattgefunden hat. Diese Behauptung entbehrt jeder Grundlage, ist ignorant und hasserfüllt. Dieser Ort ist der ultimative Gegenbeweis solcher Gedanken, eine Erinnerung an unsere Pflicht, diejenigen mit der Wahrheit zu konfrontieren, die Lügen über die Geschichte verbreiten. Barack Obama erteilte abweichend vom Protokoll dem Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel anschließend das Wort. Dieser hatte neben seiner Mutter und seiner kleinen Schwester auch seinen Vater in Buchenwald verloren. Er habe zu viel Angst gehabt, sich zu bewegen, als dieser im Augenblick des Todes nach ihm rief, berichtete er, und habe gehofft, eines Tages zurückkehren zu können, um ihm zu berichten, dass sich die Welt geändert habe, dass die Erinnerung nun Pflicht all jener guten Willens sei, brachte zugleich aber seine Zweifel darüber zum Ausdruck, ob die Welt die Lektion der Geschichte wirklich gelernt hat. Es sei genug, zu den Friedhöfen zu gehen, um die Toten zu besuchen, rief er zu einer Friedenslösung in Nahost auf und zitierte schließlich Albert Camus. After all, he said, after the tragedy, nach der Tragödie, so schrieb er, gibt es doch letzten Endes mehr, was man zu feiern hätte, als dass man es abzulehnen hätte. Und das kann man auch vor einem so schmerzlichen Hintergrund, wie wir ihn hier in Buchenwald erinnern, so empfinden. Herzlichen Dank, Herr Präsident, dass Sie es mir ermöglicht haben, hierher zurückzukehren an das Grab meines Vaters, das immer noch in meinem Herzen liegt.